Der Fennek heißt unser nun folgendes Kriminalstück des österreichischen Autors Franz Zeller. Servus Gott, Gott so weit. Corvus Corax, der Kolkrabe, gesichtet am 12. Oktober um 17.15 Uhr im Schwarzmoos. Das Ende einer Jagd. Löschen. Der Fennek, ein Kriminalhörspiel von Franz Zeller. Mit Herbert Föttinger, Brigitte Karner, Oliver Stern, Katrin Schurich, Peter Fröhlich, Martin Zauner, Christian Lichtenberg, Signe Seidel und Michael Junger. Fehlt bis jetzt jede Spur. Der Wüstenfuchs ist wie berichtet vorgestern Nacht aus dem städtischen Zoo ausgebrochen. Er gilt als scheu und völlig... 14. August. Habe schlecht geschlafen. Die ganze Nacht das Katzengeheul gehört und wieder an Kinder gedacht. Sarah ist noch immer dagegen. Sie meint, durch Kinder würde sie sich... Lauschst du schon wieder der Vogelbrut? Nein, eigentlich... Wenn ich der eifersüchtige Typ wäre, würde ich sagen, du hast schon eine richtig innige Beziehung zu deinem neuen Spielzeug. Welchem Spielzeug? Diesem Ding, mit dem man in die Ferne horchen kann, deinem Vogellauschrohr. Ach, dem Richtmikrofon. Alle guten Vogelkundler haben sowas. So hat jeder seine Liebschaften. Habe ich dich zu sehr vernachlässigt? Was, überhaupt nicht. Ich muss noch einmal schnell weg, wir brauchen noch ein paar Sachen. Wo gehst du hin? Gegenüber, ins Palette. Das hast du doch sonst nie aufstehen können. Die Zeiten ändern sich eben. Außerdem ist es günstig dort. Sarah, lass mich nicht so lange allein. Wieder an Kinder gedacht. Sarah ist noch immer dagegen. Sie meint, durch Kinder würde sie sich allzu sehr gebunden fühlen. Manchmal frisst einem die Einsamkeit Löcher ins Herz. Michael Ambos. Zur Handlung Lisa. Bin ich froh, dass Sie daheim sind. Haben Sie kurz Zeit, mir zu helfen? Ein Kunde hat mir einen seltsamen Vogel dagelassen. Ja, ich komme auf einen Sprung rüber. Er ist ihm zugeflogen, hat er mir erzählt. Die paar gestutzten Federn sehen danach aus, als wäre er in irgendeiner engen Kiste ins Land geschmuggelt worden. Offensichtlich hat er sich gut davon erholt. Das mit dem Zufliegen glaube ich nicht ganz. Es ist ein Balaenicepis rex, ein Schuhschnabel. Gehört zu den Schreitvögeln. Ein richtiger Exote. Und was soll ich ihm jetzt in seinen schuhgroßen Schnabel stecken? Seine Lieblingsspeise. Ein ostafrikanisches Papyrussumpfmenü. Ich pflege mehr die einheimische Küche. Meinen Sie, er speist auch mitteleuropäisch? Zur Not bestimmt. Und Sie? Haben Sie nicht auch Hunger? Und Zeit, mit mir etwas zu essen? Ich koche manchmal auch italienisch. Weiter wage ich mich kulinarisch allerdings nicht weg. Ich möchte zu Hause sein, wenn meine Frau vom Einkaufen zurückkommt. Schade. Vielleicht ein andermal? Ja, ein andermal, Lisa. Dass sich seinen Trip durch Europa mit Straßenmusik verdient. Etwas weiter vorn in der Hauptstraße vor der Landesbank hält Ossi Schmidt seinen Zuhörer in Atem. Mit 53 gehört er nicht mehr zu den jüngsten Straßenmusikanten. Ach, wissen Sie, was soll ich denn sonst tun? Ich habe weder Frau noch Kind daheim. Das Saxophon war immer mein Hobby. Jetzt ziehe ich halt so durch die Lande. Mikrofon mit Speisung verschrauben. Im Freien Windschutz verwenden. Brauchen wir jetzt nicht. Ungefähre Entfernung einstellen. 40 Meter bis zum Baum. Wenn möglich, Stativ verwenden, um Griffgeräusche auf dem Mikrofon zu vermeiden. Mit Tonband verbinden. Zuletzt Schalter auf On. Unglaublich. Ein Schwarzkehlchen. 14. August, 18.20 Uhr. Ein Schwarzkehlchen in der Stadt neben dem Palettekomplex. Das Geschäft geht heute gut beim Bettler. Dürfte voll sein. Bei der Investment Agency wird noch gearbeitet. Muss gut gehen. Wenn man Geld hätte, müsste man sich fast einkaufen. Wir haben Ungeziefer hier. Wir brauchen wieder einmal den Kammerjäger. Geld stinkt also doch. Und wo es stinkt, da sind Insekten. Mondmann ist in Ordnung. Mit dem haben wir gute Erfahrungen gemacht. Wann können wir damit rechnen, dass das Problem aus der Welt geschafft wird? Geht es nicht schneller? Auch gut. Und was, wenn ich älter werde? Meine Haut nicht mehr so delicate ist. Sarah. Paradeiser kommt von Paradies. Einkauf. Ich mir sagen lassen. In der Palette. Kleine verbotene Dinge, die man aus dem Garten Eden stiehlt. Man muss sie langsam und vorsichtig genießen. Zuerst mit den Lippen man ihnen schmecken, bevor man sie ganz in den Mund nimmt. Dann darf einem das Fruchtfleisch schon einmal über das Kinn tropfen. Ich wusste nicht, dass dieses Land so viel zu bieten hat. Plötzlich sind sie wieder hinter dir her. Die Gespenster von früher. Der eine kann seinen Urin nicht halten, der andere sein Maul nicht, der nächste nicht die Treue, der letzte seine Gefährtin. Schöne Inkontinenz. Warum will man immer das haben, wozu man nicht geeignet ist? Sicherheit? Sicherheit vor was? Wer Sicherheit will, sollte sich einen Leibwächter nehmen. Keinen Partner. Wenn ich wenigstens so richtig dreinhauen könnte. Aber nein, eher werden mir die Knie weich, als dass ich jemanden ins Gesicht schlagen könnte. Du bist ein ewiger Zuschauer, Amboss. Auf dich gehört eingeschlagen. Du forderst es ja geradezu heraus. Vereinsambar wird es bleiben. Da gibt es keinen Weg zurück in die geheizten Häuser. Hast du mich erschreckt? Wo warst du? Ich warte schon seit einer halben Stunde mit dem Essen auf dich. Einmal Brücke und Retour. Machst du nur, wenn du mit deiner Arbeit im Institut nicht weiterkommst? Im Gegenteil. Ich forsche jetzt nicht mehr nur an den Hörwerkzeugen von Grillen und Heuschrecken. Sondern? Ich bin der Ohrwurm im Gehör des Homo sapiens. Klingt sehr hochgestochen. Hier, für die nassen Schuhe. Du hast dich schon lang nicht mehr so um mich gekümmert. Du bist nicht der Einzige, der schuftet. Der Wettbewerb in der Bank ist auch den Honiglecken. Da lauern immer ein paar Kollegen auf Fehler, damit sie dich vielleicht beerben. Ich habe den Fuchs gesehen, von dem sie im Radio gesprochen haben. So? Ja. Er hat aus einer Pfütze getrunken, als wäre er halb verdurstet. Was gibt's zum Abendessen? Tomaten? Paradeiser? Üppig, fein und rund? Wie kommst du darauf? Ich dachte, sie waren in der Palette im Angebot. Leider. Sind wir auf Sonderangebote in gewissem Sinn noch immer angewiesen. Du hast gewusst, dass ich kein Unternehmersohn bin. Fängst du schon wieder damit an? Sie machen unserem Bettler gegenüber ernsthafte Konkurrenz. Er verdient sein Geld mit dem Mitleid, Sie mit dem Saxophon. Der Unterschied ist in meinem Fall nicht groß. Ich mache das nur, weil ich mit dem Instrument etwas besser umgehen kann. Hab ich Sie im Radio gehört? Kann sein. Vor ein paar Tagen war ein junger Reporter bei mir. Hat es sich gelohnt? Ja, für ihn sicher. Sie sind der erste Straßenmusikant, der sich zu uns in die Straße wagt. Und die meisten bleiben in der Hauptstraße. Manche Standorte sucht man sich nicht mit dem Kopf. Sondern? Mit der Erinnerung. Sie waren schon einmal hier. Nein, so war das nicht gemeint. Lisa! Lisa! Wenn Sie da sind, machen Sie auf! Lisa! Wir haben heute Nachmittag geschlossen. Ach, Sie sind... Na, tut mir leid. Ich habe gerade einen Nachmittag. Haben Sie Lust, mit mir zu den Tümpeln zu gehen? Natürlich! Wenn ich wieder bei Bewusstsein bin. Wozu brauchen Sie so viel Gepäck? Ein Picknick? Eigentlich nein. Muss ich jetzt raten? Damit können wir das Federvieh belauschen. Ich sehe schon. Sie haben nicht an die Leibeslust gedacht. Ich werde auf dem Weg etwas kaufen. Kommen Sie herein. Setzen Sie sich. Ich bin gleich wieder da. Erwartungen ist das Zentrum momentan wieder unpassierbar. Trotz der verbilligten Park-and-Ride-Aktion an den drei Einfallstraßen waren kaum Autofahrer dazu zu bewegen, ihren Wagen an der Stadtgrenze stehen zu lassen und auf die billigen öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen. Bandenunwesen. Nach Auskunft der Kriminalpolizei greift die organisierte Kriminalität auch nach unserer Stadt. Mehrere internationale Banden haben sich hier vor allem auf Erpressung und Geldwäsche spezialisiert. Bislang, so die Kripo, sei es noch zu keinen auffälligen Konflikten zwischen den mafiosen Organisationen gekommen. Das Wetter, weiter sonnig und... Irgendwie riecht es hier gar nicht nach Federvieh. Sondern... Irgendwie scharf. Wonach? Wenn ich das wüsste. Ein Bluthänfling. Den Namen hat er von den blutroten Flecken auf seiner Brust. Als hätte man auf ihn geschossen. Den roten Latz findet man allerdings nur bei Männchen. Die Weibchen tragen eine viel dezentere Tracht. Die müssen auf andere Art auf sich aufmerksam machen. Mit diesem Ding da sind sie immer hübsch weit weg vom Leben. Im Gegenteil. Damit kommt man näher an Leben heran. Wirklich? Haben Sie noch keinen Hunger? Schinken, Eier, Tomaten? Na, die verfolgen mich. Wer? Welche Farbe hat Ihrer Meinung nach die Untreue? Flammend rot. Sie sind überraschend konservativ. Warum? Allein, dass ein Wort wie Untreue zu Ihrem Wortschatz gehört. Ich bin bei Pflegeeltern aufgewachsen. Bei den verschiedensten. Immer wenn es Schwierigkeiten gab, bin ich zum nächsten Paar weitergereicht worden. Das stärkt zwar nicht den Glauben an Beständigkeit, aber umso mehr den Wunsch danach. Und mit diesem Ding da lauschen Sie nur in die dunkle Tiefe der Tierwelt? Was glauben Sie? Mit dem Gehör eines Fuchses lässt sich schon etwas anfangen. Zum Beispiel? Ich meine damit nur, dass jeder seine Leichen im Keller hat. September 4. Die Investment Agency ist offensichtlich eine sehr vielseitige Firma. Der Juniorpartner arbeitet im Frauendienst. Die Untreue kommt auf Stöckelschuhen. Die Leibeslust ist so diskret, dass man Klopfzeichen vereinbart hat. Schließlich verdient der Juniorpartner kein Geld, während er dem Paradiese und seinen Früchten frönt. Du bist spät dran. Ambus hat mich aufgehalten. Er ist neuerdings sehr misstrauisch und möchte immer wissen, wo ich hin will. Weiß er etwas? Ich halte ihn für sehr friedfertig. Das hat mir anfangs auch so gut an ihm gefallen. Ins Ruhezimmer? Aber nur, wenn du mir versprichst, keine Ruhe zu geben. Während sich der junge Kollege in meine Frau vertieft, zeigt der ältere Kollege im Nebenzimmer, wie vielseitig die Interessen der Investment Agency sind. Dubrowski macht sich gut. Er hat mit der Maschinenbaufirma bereits Kontakte geknüpft. Unser Auftraggeber heißt offiziell Interprofit. Das Briefpapier müsst ihr drucken lassen. Antonov hat eigentlich nur von einer Auftragssumme von 130 Millionen gesprochen. Wozu, fragt sich der kleine Mann, wird hier ein fiktives Geschäft eingefädelt, das ohnehin nie zustande kommen kann? Momentan sind Sie noch misstrauisch, ob ein Ostgeschäft in dieser Größenordnung überhaupt realistisch ist. Unser Szenario, Ostfirma möchte groß in die CAD-CAM-Fertigung einsteigen, weil in der Nähe das größte Autowerk des Landes gebaut werden soll. Die Unterweisung unseres Mannes im Außenhandelsamt müsst ihr übernehmen. Das war so abgemacht. Was ist übrigens mit Mondmann los? Das Ungeziefer beginnt, aggressiv zu werden. Vielen Dank. Sie entwickeln sich zu meinem besten Kunden. Sie sind aber auch ziemlich beharrlich. Normalerweise wechseln Straßenmusikanten doch alle paar Tage ihren Standort. Was hält Sie hier fest? Ja, wie ich Ihnen schon einmal sagte, Erinnerungen. Darf ich Sie nach Ihrem Namen fragen? Amboss. So wie der Schmied? Wenn Sie wollen. Warum spielen Sie nicht einmal gegenüber? Vor dem Eingang der Palette. Da wäre das Geschäft noch besser. Ja, das Geld reicht für Abendessen und Übernachtung. Warum sollte ich? Sind Sie schon weit herumgekommen? Seit der Öffnung war ich viel in Osteuropa. Zuletzt vor allem in Russland. Ich bin in den letzten Jahren wenig gereist. Das letzte Mal, als ich noch Student war. Ich war froh, hier daheim zu sein. Aber so etwas kann sich schnell ändern. Ich weiß das. Darf ich Sie heute Abend zum Essen einladen? Ich bin menschlich ungebunden. Auf mich wartet niemand. Um 8 Uhr in der Schnecke? Schnecke? Ein Studentenlokal mit ganz seltsamem, gewundenem Eingang. In der nächsten Querstraße rechts. September 6. Auch Häuser haben Seelen. Arbeitest du jetzt im Fach Baupsychologie? Wo kommst du her? Im Sommer schreiten viele auf Engelsohlen. Du natürlich ausgenommen, du gehst ja zum Lachen in den Keller. Was habe ich falsch gemacht? Alles und nichts. Du glaubst, du kannst dich niederlassen und in warmen Umarmungen auf die Pension warten. Mit einem Federknüppel magst du dich auskennen, aber von Menschen verstehst du wenig. Meinem Verständnis nach braucht auch das Leben eine Dramaturgie. Deine ewige Sanftheit kann einen zur Weißglut bringen. Und zur selben Zeit wird es einem irgendwann einmal abgrundtief langweilig und einfach zu wenig. Du bist so passiv, dass du nicht einmal etwas falsch machst. Du hast immer gewusst, dass ich kein Abenteurer bin. Wer spricht denn von Abenteurer? Ein bisschen mehr Erfindungsreichtum würde schon genügen. Stattdessen gerierst du dich wie ein resignierter Frühpensionist. Sarah. Der Alltag ist nicht dazu da, dass man sich von ihm lähmen lässt, Michael. Ich sehe das alles ein bisschen. Wenn der Bule hinter Gitter geht, die Buhlschaft vor leeren Betten steht. Kriminalpolizei, Abteilung Wirtschaft. Kripo, Abteilung Wirtschaft. Hallo, melden Sie sich doch. Einen Wodka zu verdauen? Zwei Wodka, bitte. Und noch ein paar Fragen. Warum geht ein Mensch plötzlich als Straßenmusikant in den Osten? Dort gibt es nicht einmal viel zu verdienen. Wenn man nicht mehr ein- noch ausweist, flieht man halt in Richtung Sonnenaufgang. Meine Frau und meine Tochter kamen bei einem Unfall ums Leben. Und das hat sie aus der Bahn geworfen? Ja, völlig. Aus meiner beruflichen Laufbahn ebenso wie aus meinen Traumbahnen. Ich bin damals gerade auf einer Art Traumpfad dahingegangen, wie die australischen Ureinwohner. Man weiß genau, dass sie einen ans Ziel führen. Deswegen geht man den Weg fast bewusstlos. Ich habe weder rechts noch links geblickt. Erst im Nachhinein zweifelt man. Vielleicht gibt es diese Traumpfade nur auf dem 5. Kontinent. Und ich habe mir alles nur eingebildet. Ich bin gerade dabei, meine Frau zu verlieren. An einen kleinen Gangster, der mehr von Abenteuer und Charme versteht als ich. Ich habe meine Familie auch an Gangster verloren. Es war eine Autobombe. Eine mafiaartige internationale Organisation. Ich hatte als verdeckter Ermittler gearbeitet. Aber nicht gut genug. Die Bombe war natürlich für mich gedacht. Aber ich hatte mich am Vortag beim Fußball verletzt. An der Hand. Und war deswegen ein paar Tage freigestellt worden. So fuhren wir am Morgen ausnahmsweise zu Drittel. Während ich ins Haus zurückging, um meiner Tochter den Plüschpanda zu holen, ohne den sie nie ausging, setzte sich meine Frau ans Steuer. Sie startete, als sie mich zurückkommen sah. Sie wissen ja vielleicht, wie solche Höllenmaschinen funktionieren. September 10. Alles ruhig bei der Investment Agency. Ich habe die Nachrichtenmagazine der letzten Monate durchgesehen. Der Mechanismus ist einfach. Eine Ostfirma vergibt einen großen Auftrag an eine Westfirma und schließt darüber einen Vertrag ab. Mit dem unterzeichneten Vertrag kann die Ostfirma in Russland Rubel gegen Westwährung umtauschen. Damit hat die Westfirma ihre Funktion aber auch schon erfüllt und stirbt um ihren Auftrag. Denn die Ostfirma hat den gutgläubigen Handelspartner nur als Vorwand gebraucht, um Rubel umtauschen zu können. Das Westgeld wird für Waffengeschäfte verwendet, im Auftrag einer mafiosen Organisation, die hinter diesem Deal steckt. Die andere Version sieht so aus, dass man nach dem Umwechseln wartet, bis die eigene Währung fällt. Dann wird wieder zurückgewechselt, mit einem hübschen illegalen Gewinn. Dombrowski und Malinski fädeln Geschäfte dieser Art ein. Die Straßenlampe vor der Palette ist defekt. Das Schild vor der Zuhandlung. Also das bisschen Geld, Das muss Ihnen Ihre Sicherheit schon wert sein, würde ich meinen. Und wenn ich nicht zahle? Dann können wir nicht mehr für Ihre Sicherheit und die Ihres Geschäftes garantieren. Wie oft ist diese Objektschutzgebühr zu bezahlen? Einmal im Monat. Vielen Dank. Und eine angenehme Nacht. Ich sehe, dass bei Ihnen noch Licht brennt, Michael. Vergessen Sie, was Sie vielleicht gehört haben. Für Ihre Ohren ist etwas anderes gedacht. Wenn Sie möchten, dann kommen Sie zu mir. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Nicht heute. Ein andermal. Wenn das Abenteuer zu laufen beginnt. An die Investment Agency. Palette Gebäude. Er scheint verrückt zu sein. Er verlangt nicht einmal Geld. Taktik. Er will uns vielleicht nur einschüchtern. Was weiß er? Im Großen und Ganzen kennt er unseren Interprofit-Deal. Was hast du dem Mädchen erzählt? Du glaubst, das Mädchen? Sie weiß kein Wort. Ich habe sie keinen Augenblick allein gelassen, wenn sie ins Büro gekommen ist. Außerdem brauchen wir sie noch. Lass den Brief untersuchen. Anhand der Speichelreste auf Marke und Kleberand kann man wenigstens das Geschlecht feststellen. Vielleicht haben wir einen Maulwurf in der Firma. Wie verlässlich sind die Burschen in Berlin? Alle gut bezahlt und zu clever, als dass sie so ein Himmelfahrtskommando starten würden. Vielleicht hört jemand unser Telefon ab. Abgemacht war belanglose Gespräche auf dem blauen Apparat, wichtige auf dem roten. Wenn du dich daran gehalten hast, dann dürfte es keine Probleme geben, weil alle roten Gespräche über eine Chiffrieranlage laufen. In Moskau wird das Ganze keinen besonders guten Eindruck hinterlassen. Wichtig ist, dass uns jetzt kein Fehler unterläuft. Was bedeutet das F am Ende des Briefes? Eine Abkürzung wahrscheinlich. Unser Schlaumeier ist verspielt. Er möchte uns eine Chance geben. Wir müssen unsere Burschen aus Berlin holen. Und Mondmann soll sich wieder bereit machen. Nimm den roten Apparat, ja? 10:30. Die Zeit der nachtaktiven Räuber. Was sollte ich Ihnen stehlen? Zum Beispiel das Herz? Eher würde ich es vor Verletzungen schützen, als es Ihnen aus der Brust zu reißen. Manche Füchse haben ein sehr gutes Gehör. Sie hören ihre Beute von Weitem. Oder ihre Partnerin. Füchse sind Einzelgänger. Aber nicht immer. Kommen Sie. Füchse haben angeblich auch einen besonders guten Geruchssinn. Riechen Sie etwas? Nein. Dann werde ich uns etwas kochen. Gefüllte Kürbisblüten mit Tomaten-Zucchini-Soße. Mit Thymian. Er entspannt, beruhigt und stärkt zugleich das Herz, schreibt Alfons Schubeck. Für jemanden, der nicht kochen kann, haben Sie eine beneidenswerte Küche. Und zu Beginn, prickelndes Feuer, Erdbeeren, Zitronensaft, Orangenlikör und Sekt. Die Die Schlagzeilen. Bandenopfer. Auf einem Schrottplatz wurde heute Vormittag die Leiche eines jungen Mannes entdeckt. Er dürfte schon vor etwa einer Woche erschossen worden sein. Die Polizei spricht von einer regelrechten Hinrichtung. Die Art des Mordes im Detail ist Kriminalisten bereits aus anderen Großstädten bekannt, besonders aus Berlin. Die Spuren führen in die organisierte Kriminalität. Tourismus. Wie jedes Jahr klagen die Tourismusverantwortlichen auch heuer wieder über einen Nächtigungsrückgang. Die Erfahrungen der Vorjahre zeigen aber, dass sich die Situation bis zum Sommerende wieder in einen Nächtigungsplus verwandeln wird. Das Wetter morgen, leichte Bewölkung, Tageshöchstwerte zwischen 22 und 27. Weiß er schon von uns? Ich glaube nicht. Er ist in letzter Zeit auffällig gut gelaunt. Gut, eine Sorge weniger. Wie viele bleiben übrig? Vor allem eine ganz große. Und die wäre? Einer unserer Großkunden. Er möchte einen Teil seines Geldes auf Konten überweisen. Viel Geld. Wo ist das Problem? Dass er uns nicht sagen will, wo er das Geld her hat. Und dass er auch nicht will, dass die Bank das Geschäft an die Behörde meldet. Das hört sich ziemlich kriminell an. Du weißt, dass wir Anleger von größeren Summen bekannt geben müssen. Leider. Können wir die Summe nicht auf mehrere Konten verteilen? Um wie viel geht's? Mehrere Millionen. Wie viel? 15 Millionen. Das Geschäft ist sehr wichtig für mich. Wenn ich es nicht schaffe, sein Geld anzulegen, wird er sich einen neuen Vermögensberater suchen. Das erhöht meine Aufstiegschancen in der Firma nicht unbedingt. Ja, wir müssen das Geld auf ein paar Boden verteilen und, wenn es geht, über mindestens eine Woche streuen. Dann bringe ich es auch an der internen Kontrolle vorbei. Ich werde die Papiere vorbereiten. Die Einzahlungen müssen immer bei mich laufen. Du bist großartig, Sarah. Mit deinen Schmeicheleien hast du wohl immer Erfolg. An die Investment Agency Palette Gebäude. Tag der Übergabe nach Ermessen. Bote wird ein Paket für Herrn Fenneck abholen. Er muss verrückt sein, er verlangt 10 Millionen, unser Herr Fenneck. Offensichtlich weiß er, wie gut unser Geschäft läuft. Haben die Jungs aus Berlin schon etwas entdeckt? Sie analysieren gerade den zweiten Brief. Aufgrund der ersten Nachricht tippen sie auf eine Bande. Einer allein wagt sich nicht an so einen Deal. Ja und? Spuren? Ein paar. Der Brief wurde am Hauptpostamt in der Stadt aufgegeben. Der Schreiber ist auf jeden Fall männlich. Was heißt das schon? Das ist jeder zweite Erdenbürger. Sollen wir deswegen alle Männer in dieser Stadt umlegen? Wir haben noch Zeit. Er hat nicht geschrieben, wann die Übergabe stattfinden soll. Er gehört dem Zoo. Er gehört niemandem, nur sich. Hat er einen Namen? Leute geben sogar ihren Autos Namen. Unter diesen Umständen darf er mit seinem eigenen auskommen. Fennec, der Wüstenfuchs. Wie fütterst du ihn? Mit Schlangenfutter. Tote Frettchen, manchmal auch Vögel, die mir von der Stange fallen. Tagsüber halte ich ihn im Haus. Meist schläft er in seinem Käfig. Nachts darf er hinters Haus in eines der Gehege und sich austoben. Der Hof ist nicht einsehbar. September. Die Investment Agency ist nicht sehr beliebt. Vor wenigen Minuten ist ein Molotow-Cocktail an ihren Scheiben explodiert. In den Büros herrscht in den letzten Tagen gespannte Ruhe. Man wartet auf die Übergabe. Aber ein guter Jäger verhält sich still und rührt sich nicht, bis er sich seiner Beute gewiss ist. Sieht ein bisschen angebrannt aus hier. Sie waren Kriminalpolizist. Warum schleudert jemand eine Brandbombe gegen die Fenster der Investment Agency? Sicher nicht, um sie auszuräuchern. Sondern? Zum Beispiel, um die Polizei in ihre Räumlichkeiten zu locken. Wozu? Sie hätte dort vielleicht einige nette Schriftstücke finden können. Hätte dazu nicht ein anonymer Anruf genügt? Niemand wird aufgrund eines anonymen Anrufs einen Hausdurchsuchungsbefehl ausstellen. Von modernem Fensterglas hatte der Cocktailmixer allerdings keine Ahnung. Irren ist menschlich. Gute Nachricht, Malinsky. Was gibt es? Unsere lieben Kollegen haben jetzt die Ergebnisse des zweiten Briefes. Und? Gehen wir besser ins hinterste Zimmer. Verdammt! Muss das sein, Dombrowski? Eine reine Vorsichtsmaßnahme. Wir haben Gott sei Dank einen tüchtigen Biologen unter den Berliner Jungs. Und weiter? Er hat uns ein Bild geschickt. Von unserem kleinen Erpresser? In gewissem Sinne ja. Ein Fuchs. Dazu brauche ich keinen Biologen. Ein Wüstenfuchs. Auch Fennec genannt. So wie sich unser großer Unbekannter unterschrieben hat. Und warum glaubst du, hat der Fennec so große Ohren? Damit er seine Großmutter besser fressen kann. Weil er über mehr als einen Kilometer hinweg jede Bewegung seiner Beute hören kann. Er ist doch ein Dilettant, unser Fennec. Stell dir vor, Mondmann würde sich mit Killer unterschreiben. Haben wir Wanzen im Büro? Die Knaben haben nichts gefunden. Was bedeutet das? Dass jemand von außen seine feinen Instrumente auf uns gerichtet hat. Wer wohnt neben uns? Niemand. Die Büros stehen weitgehend leer. Aber gegenüber gibt es Dutzende Wohnungen. Die Jungs sind bereits dabei, alle ständigen Nachbarn zu überprüfen. Und was tun wir, wenn plötzlich der ominöse Bote für unseren schlauen Fuchs auftaucht, bevor wir ihn kennen? Vier unserer Leute warten in ihren Autos auf einen Anruf vom roten Telefon. Das Geld steht bereit? Ja, ja. Unser teurer Koffer ist gepackt. Die unteren drei Viertel sind allerdings Falschgeld. Wenn er dumm genug ist und das Falschgeld zur Bank trägt, wird man ihn damit schnappen. Vielleicht plaudert er dann. Mir gibt schon gerne eine Erpressung zu. Er ist ein nützlicher Informant für die Gesetzeshüter. Die werden sicher mehr einsehen mit ihm haben. Wir werden ihm hoffentlich vorher das Fell über die Ohren ziehen. Die Schlagzeilen. Nichts geht mehr. Auch heute wird die Stadt wieder von ausgedehnten Staus heimgesucht. Besonders im Stadtzentrum ist momentan ein Weiterkommen unmöglich. Die freie Fahrt bei frischer Luftkampagne der Umweltschützer und Verkehrsplaner hat offensichtlich nichts genutzt. Sie wollen die Autofahrer im Stauber, Stadtverkehre zu bewegen, auf öffentliche Verkehrsmittel und das Fahrrad umzusteigen. Giftspritzen. Im Kongresshaus sind ab heute mehr als 150 der giftigsten Reptilien der Welt zu sehen. Die Ausstellung, in der man sich unter anderem... Bitte einen Fahrradboten ins Palettegebäude. Palettegebäude! Investment Agency. Sie müssen dort ein Eilpaket für mich holen. Nicht mehr als 3 bis 4 Kilogramm. Die Gebühren übernimmt die Investment Agency. Ich werde Sie noch einmal anrufen, wohin das Paket zu liefern ist. Ich weiß, dass das nicht üblich ist. Aber Sie wissen ja, der Stau, ich muss mich jetzt selbst erst auf den Weg machen und möchte das Paket so bald als möglich haben. Mein Name, Fennec. Frieda, Emil, zweimal Nordpol, Emil, Konrad. Fennec. Wie lange wird der Bote bis zur Palette brauchen? 20 Minuten, gut. Bis später. Gehen Sie lieber zu Fuß. Im Stau haben Sie heute keine Chance, Amboss. Ich bin schon spät dran. Wir sprechen uns heute Abend. Wem wollen Sie denn mit dem Feldstecher ins Herz schauen? Endlich. Ich dachte schon, ich würde nie drankommen. Bitte? Einmal Aussichtsplattform. Zu Fuß? Mit dem Expresslift. Ich hab's eilig. Vielen Dank. Die Wartezeit beträgt 5 bis 6 Minuten. Es ist soweit, der Bote ist da. Der Koffer ist im Safe. Sag unseren Jungs, sie sollen auf einen Fahrradboten der Firma Velofix achten. Er trägt die Nummer 21, gelbe Schrift auf grünem Gewand, dazu einen Walkman sowie ein schwarzes Funkgerät. Gut. Nimm das rote Telefon. Oh ja, das war dran. Ey. Ich wusste gar nicht, dass so viel Geld so leicht ist. Zu tragen oder zu verdienen? Fahrradbote der Firma Velofix trägt die Nummer 21, gelbe Schrift auf grünem Gewand, sowie einen Walkman und ein schwarzes Funkgerät. Er muss jetzt gleich aus dem Gebäude kommen. Ich weiß, dass es staut, aber den Verkehr in dieser Stadt haben wir noch nicht unter Kontrolle. Dann müsst ihr ihm halt zu Fuß nach oder wie auch immer. Ja, ist doch ein Dreuner. Er wird sich schon in der Palettenstraße abhängen. Ja, Fennec hier. Ich habe vorhin das Eilservice zum Palettengebäude bestellt. Sagen Sie Ihrem Boten, dass er die ganze Palettenstraße hinunterfahren soll. Dann rechts hinein in die Ringstraße. Ich weiß, dass es dort staut, aber das ist für einen Radfahrer wohl kein Problem. Etwa 1,5 Kilometer auf der Ringstraße, dann rechts abzweigen. In die Ringstraße hinein, dann die Van Goghstraße weiter in die... Weiter in die Hammerzeile, Mühlgasse, dann Marktgasse und Marktplatz. Der Kunde wartet dort bei der Telefonzelle. Ah, unsere Idioten haben ihn tatsächlich verloren. Wo? Bereits in der Ringstraße, in der Stau. So, dann müssen wir schnellstens auf den zweiten Weg setzen und unseren Pfennig anders einfallen. Du hast es also doch getan. Du verrückter Hund. Wir werden es brauchen können. Wozu? Wir haben doch genug. Selbst die Scheidung wäre kein Problem gewesen. Da geht's um mehr als nur um Geld. Es ist ein Beweis. Ein Beweis wofür? Dass du mit dem Gauner deiner Frau mithalten kannst? Es ist auch dein Geld dabei, das ich zurückgeholt habe. Aber was sind diese Tausender im Vergleich zu der Gefahr, der du dich ausgesetzt hast? Als ich mit dem Plan begonnen habe, war ich mir keiner Gefahr bewusst. Man bekommt erst Angst, wenn man wieder im Leben steht und etwas zu verlieren hat. Jetzt habe ich dich und jetzt habe ich Angst. Wie soll es jetzt weitergehen? Was ist, wenn sie dich finden? Dann gebe ich das Geld zurück. Und du meinst, die Organisation bedankt sich und sagt, angenehm, ihre Bekanntschaft gemacht zu haben. Auf Wiedersehen. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Hoffentlich gibt es eine Zukunft. Ich werde den Koffer in einem wasserdichten Sack im Garten vergraben. Im Pythonkäfig. Und dann? Ein bisschen nachdenken. Übrigens ist der Fuchs seit gestern Nacht verschwunden. Er hat sich unter dem Gehege einen Gang durchgegraben. Und jetzt ist Jagdzeit. 10. Oktober 1750. Ich muss auf dem Laufenden bleiben. In der Investment Agency ist noch immer Licht. Das ist ungewöhnlich. Browski, komm zum Fenster und sieh mal da raus. Und? Unser Spätrupp ist fündig geworden. Erinnerst du dich, wie uns die Polizei einen Kuckuck ins Nest setzen wollte? Die Bombe... Damals war nur ein Teilerfolg. Sie traf Frau und Tochter des Schnüfflers. Jetzt ist der Bulle zum Musiker konvertiert. Seit ein paar Wochen beglückt er uns von da unten aus mit seinem Saxophon. Da hätten wir selber drauf kommen können. Welcher Straßenmusikant bleibt schon so lange an einem Platz? Keine Ahnung, wie er es von da aus geschafft hat, uns auszuhorchen. Na, unsere Jungs werden das schon rausfinden. Sie sind da sehr erfinderisch. Sie warten nur auf einen geeigneten Augen. Schmidt! Schmidt, das ist Ihr letztes Lied. Finden Sie so schnell wie möglich einen Schluss. Wenn Sie nicht gleich aufhören, nehme ich Ihnen Ihr Instrument weg. Was soll das? Packen Sie Ihr Zeug schnellstens zusammen und kommen Sie mit mir ins Haus. Warum? Ich habe Sie durch Blödheit in Lebensgefahr gebracht. Einen Moment noch. Ich habe das Geld vergraben. Ich wusste nicht, worauf ich mich dabei einlasse. Ich wusste es wirklich nicht. Ich wollte dem Gangster meiner Frau eins auswischen und beweisen, dass ich besser bin als er. Das hätten Sie mit Ihren Waffen tun sollen, nicht mit seinen. Diese Art von Spiel beherrscht er besser. Er hat es über Jahre gelernt. Außerdem kämpfen Sie nicht gegen einen einzelnen Mann, sondern gegen eine Organisation, eine bestens funktionierende Firma. Warum glauben Sie, dass ich sonst doch hinter diesen Banditen her wäre? Ich war zu naiv. Gehen Sie durch die Hintertür raus, über den Hof und dann rechts. Nehmen Sie sich ein Taxi zum Bahnhof und hauen Sie schleunigst ab. Und nehmen Sie bitte das Geld. Hals- und Beinbruch. Alles Gute. Ja, wir haben Ungeziefer hier. Wir brauchen... Und nicht die Nachtigall. Was machst du in dieser Zeit schon? Ich kann nicht schlafen. Das habe ich mir fast gedacht. 5 Uhr, die Schlagzeile. Schlauer Fuchs. Warte. Der Wüstenfuchs, der vor einiger Zeit aus dem städtischen Zoo ausgebrochen ist und sich mehrere Wochen gut versteckt hielt, ist wieder gesichtet worden. Ein Sprecher der Jägerschaft wollte keine Garantie abgeben, dass der Fuchs bei der derzeitigen Jagd mit Schonung rechnen darf. Endstation Bahnhof. Heute gegen Mitternacht fanden Bahnbeamte zwischen den Gleisen die teilweise verstümmelte Leiche eines etwa 50-jährigen Mannes. Der Tote wurde als Ossi Schmidt identifiziert. Hilf mir bitte, Frank. Er hat als Straßenmusiker in dieser Stadt zugebracht. Und die gute Nachricht zum Schluss. Nach dem gestrigen Frag mich nicht warum und verrate mich auch bei Dombrowski nicht. Seit wann weißt du es? Das spielt jetzt keine Rolle mehr. Seit ich ihm eine Menge Geld angelegt habe, will er von mir ohnehin nicht mehr so viel wissen. Wo willst du hin? Raus aus der Stadt. Das ist alles. Irgendwohin. In die Natur. Und weg von deinem Verbrechen. Corvus Corax. Der Kolkrabe. Gesichtet am 12. Oktober um 17.15 Uhr im Schwarzmoos. Der Fennek von Franz Zeller. Mit Herbert Föttinger als Michael Amboss, Brigitte Karner als dessen Frau Sarah, Oliver Stern als Ossi Schmidt, Katrin Schurich als Lisa, Peter Fröhlich als Malinski, Martin Zauner als Dombrowski, Michael Junger als Nachrichtensprecher, Christian Lichtenberg als Fahrraddisponent und Signe Seidel als Kassierin. Saxophon Herbert Berger. Regie Gerda Eisendle, Reinhard Prosser und Franz Zeller. Wir brachten eine Produktion des österreichischen Rundfunks Studio Salzburg aus dem Jahre 1996.